Karlstadt und führt vom Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor. Zu der Kundgebung aufgerufen hat ein Bündnis aus Umwelt- und Tierschützern, aus Verbänden des ökologischen Landbaus und Sozialverbänden wie der Arbeiterwohlfahrt. Bei der Handball-WM zieht die deutsche Mannschaft als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Im letzten Spiel der Gruppenphase besiegte das Team von Trainer Sigurdsson Kroatien mit 28:21. Nächster Gegner am Sonntag ist Katar. Das Wetter. In der Nacht im Nordosten viele Wolken und etwas Regen, sonst meist klar. Im Norden 5-0, von der Mitte bis zu den Alpen 0-15 °C. Morgen nördlich der Mittelgebirge wolkig und etwas Nieselregen, im Süden freundlich, stellenweise Nebel, -6 bis +5 °C. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 1 Uhr. Deutschlandfunk 0.05 Uhr, die Verkehrslage. Die A4 Köln Richtung Aachen ist zwischen Kreuzkerpen und Merzenich bis voraussichtlich in den frühen Morgen gesperrt, zurzeit 2 Kilometer stockender Verkehr. Und A45 Hagen-Dortmund zwischen Westhofener Kreuz und Dortmund Süd, 1 Kilometer stockender Verkehr. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Das 298. Rennen. Anna liegt gleich auf mit Nofretete. Rosalie ist abgeschlagen. Sie zieht ihr linkes Hinterbein. Ich möchte an dieser Stelle schon auf unser 298. oder Erna. Wer wird gewinnen? Die Charolais mit den schönen Augen oder die Schwarzen mit den schönen Augen. Heute. Jetzt haben beide die Ziellinie überschritten. Ich warte auf die Entscheidung der Linienrichter. Erna! Start Nummer 3. Klaus Birkefeld auf Erna heißt der Sieger des 298. Gautscher-Kuhrennens. Das Kuhrennen. Eine Hörspiel-Gaunerkomödie von Christian Hussel. Musik: Hans Well und die Wellbappen. Seit 1762 gibt's nach gutem Brauch und alter Sitt das beliebte Gautscher-Kuhrennen, die schnellsten Kirre laffen mit. Nofretete Rosalie, der in der ersten Reihe, die größten Rindviecher sind am Start, Bürgermeisterin ist auch dabei. 2. In einer Spielhalle in Singapur. Drei, Netzkontakt. Geehrte Damen und Herren, ich habe mit großem Interesse Video mit schneller Kuh gesehen. Ich möchte Gausch besuchen. Wann hat Rathaus offen? Viele Grüße, Lee. Sehr geehrter Herr Lee, mich freut, dass Ihnen unser Wettkampf gefallen hat. Können wir skypen? Der Stefan. Hallo, Herr Lee. Um gleich auf Ihre Frage zu antworten, wir sind ein kleines Dorf und haben kein Rathaus. Die Bürgermeisterin ist meine Mutter und empfängt Besucher zu Hause. Wann wollen Sie denn kommen? Ich bin in 2 Monaten in Deutschland. Wie hoch ist der Wert auf Kuh? Maximal 50 Euro. Wir sind übrigens die einzige Gemeinde in ganz Deutschland, die ein Kuhrennen veranstaltet. Und das seit 1762. Allerdings mit Unterbrechung und auch erst seit kurzem 2-mal jährlich. Ich melde mich vor Besuch. Nach dem 298. Rennen, ja, wer hätte das gedacht, sind Chinesen interessiert. Das World Wide Web hat's möglich gemacht. Aus Singapur der Mr. Lee, wo ich mit uns ins Geschäft käme, gegen solche Ausländer haben wir nix. Investoren der Mannela. 4. Beschwerliche Anreise. Wo wollen Sie denn hin? Zu Gausch. Über den Feldweg kommt bei diesem Sauwetter nicht mal der Trecker durch. Die Straße ist dort drüben. Tja, Navizakweg. Eigentlich sollte ja längst asphaltiert sein, aber das liebe Geld. Wer ist denn doch Fritette? Nur Fritette bleibt bei solchem Wetter im Stall. Wegen der Frisur. Das sind Ihre Brüder. Woher kennen Sie sie? Aus Internet. Na, Fritette ist extra klasse. Sie ist ein Prachtstück. Wen wollen Sie in Gautz besuchen? Zu Frau Bürgermeister. Haben Sie ein Abschleppseil? Ja, die Werkzeug. Na dann, wir bringen Sie hin. 5. Bei der Bürgermeisterin. Herr Lee? Willkommen in Gautz. Guten Tag, Frau Bürgermeister. Ich will bitte Ringbahn sehen. Ach, bei diesem Wetter. Ich habe kurze Zeit. Ich muss morgen in Schwarz zu rennen. Also Sie meinen das Kuhrennen, Flumserberg? Ich war mal dort. Die laufen nur 200 Meter und haben keine so lange Tradition wie wir. Aber kommen viele Touristen? Ja, also wir haben keine spezielle Rennbahn. Die ist jedes Jahr woanders, aber immer über 100 Routenlänge. Warum nicht 1000 Meter? Und bei Ziel steht große Tribüne. Für wen denn? Hier gibt's nur Ackerland und Wiesen. Eine Schotterstraße und ein matschiger Feldweg sind unsere Verbindung zur Außenwelt. Und Internet. Ich schlage Geschäft vor. Wir schicken Sender-Team zu Rennen und übertragen weltweit live. Dorf bekommt $3000. Ja, die Aufnahmen macht schon mein Sohn. Herr Stefan wird technischer Direktor. Mit gutem Honorar. Wer ist wir? Na, ich und alte Freundin Hung. Woher kommen Sie eigentlich? Singapur. Aber ich war bei Studium in München und Dresden. Ich liebe deutsche Kultur. Und manchmal kann Deutschland lernen von Singapur. Bald ist 300 drinnen. Wir machen Tests mit 299. Sie bekommen $3000. Technisch der Direktor 1000. Ja, das ganze Fest dauert nur einen Tag. Also lohnt da der Aufwand? Ich glaube an Zukunft wir beide. Na gut, ich werde das im Gemeinderat besprechen. Nicht nur reden, handeln und Vision. Sonst ist Singapur heute noch Dorf. Wer sagt uns, dass wir ihnen vertrauen können? Deutsche Sprichworte sagen, Vertrauen gut, Kontrolle lieber. Kontrollieren Sie Lee bald 299 Rennen, dann machen wir große 300 Rennen. Und was springt für Sie dabei heraus? Wir haben reicht für Sendung in ganzer Welt. Wenn viele Rennen Gausch sehen, wir machen Werbung im Internet. Wir zahlen Dorf für reicht und bekommen Geld für Werbung. Win to win. 6. Netzkontakt. Meine Mutter hat mit dem Gemeinderat gesprochen. Wenn Sie die $3000 im Voraus zahlen, können Sie unser 299. Rennen übertragen. Ich bin gern als technischer Direktor dabei. Sehr gut. Morgen sind wir Vertrag. Technik 4 Stream bringen wir. Dann bis bald. Ich freue mich. Ho, wisst ihr, wir haben die Wiesala. Lai, wei an na. 德国奶牛中的梅赛德斯干杯，为我们的大金牛洛夫内台台干杯。 7. Das 299. Rennen. Liebe Gemeindemitglieder, unser Wettkampf geht auf den Siebenjährigen Krieg zurück. Bis dahin wurden von den Gautscher Bauern regelmäßig Kaltblüterrennen veranstaltet. Als 1762 von marodierenden preußischen Soldaten alle Pferde des Ortes gestohlen wurden, entschloss man sich trotzdem zur Durchführung. Diesmal mit Rindern. Nachdem der Mitschnitt unseres letzten Rennens auf YouTube über 70.000 Mal angeklickt wurde, übertragen wir das 299. Rennen erstmals live. Die Rennleitung hat der pensionierte Landpolizist Rolf Richter übernommen. Gleich werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit Kuhschellen das Startsignal geben. Und Start! Wir übertragen dieses Rennen in Nofretete hat nicht nur schöne Augen und ein herrliches Fell, sie besitzt auch flinke Hufe. Soeben passieren die ersten Teams die 50-Routen-Markierung. Richard Wagner führt mit einer Kopflänge Vorsprung vor Nofretete und Erna. Manfred der Fünfte bockt. Der Gewinner bekommt außerdem die Linksbauer Fasel ist erstmals zum Rennen angetreten und liegt auf Platz 4. Jetzt hat er seinen Jockey abgeworfen. Tier steht über ihm und leckt sein Gesicht. Team 2 ist disqualifiziert. 20 Hoten bis zum Ziel. Nofretete hat leichten Vorsprung zu Erna und schiebt sich langsam an Richard Wagner heran. Richard Wagner und Nofretete liegen gleich auf. Da, da! Wolfram legt sich zwischen Nofretetes Hörner und streckt seine geballte Faust Richtung Ziellinie. Auf wen zeigen die Linienrichter? Hier, hier, hier! Wolfram zieht auf Nofretete. Heißt der Sieger des 299. Deutscher Kuhrennen. Das war unser Rennleiter Rolf Richter. Nachdem Nofretete von unserer Tierärztin Frau Dr. Berger untersucht wurde, bekommt sie ihre wohlverdiente Wäsche. Ich weise darauf hin, dass aus Urheberrechtsgründen keine Aufnahmen vom Bad gemacht werden. Die Benzhammer Erotikwäsche verbietet leider auch uns eine Übertragung. Wenn Sie sich aber für Landwirtschaft interessieren, finden Sie unter gautscher-trecker.org ein kostenloses Video über gründliche Landmaschinenreinigung. Der Kontrakt. Mit Ihrer Technik hat das riesig Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Lee. Ich hoffe, wir sehen bald wieder. Oh, Sie dürfen uns aber noch nicht verlassen. Jetzt wird gefeiert. Die Feuerwehrkapelle spielt, unsere Trachtengruppe tanzt, die Tombola verlost regionale Produkte. Ich muss zu Airport. In Singapur viel Arbeit. Oh, schade. Ja, das war tatsächlich Win-to-Win. Mir hat gut gefallen. Dann, wir kommen 300 Rennen. Gern. Wir müssen aber noch mal über die Konditionen sprechen. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Lizenzgebühr für die Übertragung des Jubiläumsrennens auf $6,000 festzusetzen. Das ist doppelt. Ja, das. Dafür erhalten Sie die Exklusivrechte. Denken Sie an Ihre Werbeeinnahmen. Dann möchten wir auch Änderungsvertrag. Nach 300 Rennen kommt jede 3 Monate neue Rennen. $6,000 pro Termin. Wir bauen neue Rennstrecken und Tribünen. Arbeit aus China. Dafür asphaltieren wir die Zufahrtsstraße und stellen Straßenlaternen auf. Mein Sohn bleibt natürlich weiterhin technischer Direktor. Der Vertrag wird auf 1 Jahr befristet, mit Option auf jährliche Verlängerung. Sie sind eine gute Geschäftsfrau. Okay, ich mache den Vertrag. Neun. In einer Spielhalle in Singapur. Nofretete, $7,000. Manfred V is qualified, $30,000. Wagner, $2,500. Anna, $4,000. 10. Gautsch baut. Respekt, Herr Lee. An nur einem Wochenende haben Sie uns eine fantastische Rennstrecke gebaut. Chineser arbeitete 7 Tage in Woche und kann nicht nur Frühlingsrolle. Um die 2 Kilometer Straße hierher zu asphaltieren, hat unsere Baufirma 14 Tage gebraucht. Die Straßenlampen funktionieren immer noch nicht. In Deutschland viel Papier, viel Gewerkschaft, wenig Arbeit. Sie sind Tribüne. Guter Platz für 150 Gäste mit Ecktischdach für Regen. Hinter ist Laden mit Tigerbier und Glasnudeln mit Ente. An Seite 10 Schalte Wertbüro. Darüber hatten wir nicht gesprochen. Wertbüro macht Dorf. Für uns 20%. 5%. 15. 7. 12. Abgemacht. Heute Abend Maschinen und Arbeiter weg. Ich komme zu 300 Rennen. Schade um Herrn Lee. Diese Chinesen sind unglaublich. Sogar die Straßenbeleuchtung funktioniert. Wolfram, ehrlich gesagt, mir geht das alles etwas schnell. Wir machen doch nur gut. Die setzen uns was hin und bezahlen selbst. Wir mussten bloß die Straße asphaltieren lassen. Das war eh fällig. Außerdem bekommen wir Geld für das Rennen, das wir sowieso veranstaltet hätten. Also, ich mag die Chinesen. Lee kommt aus Singapur. Das ist was anderes. Er hat mir $3,000 geboten. Für Nofretete. Und ich habe Nein gesagt. Er hat sich neben sie gestellt, ich habe die beiden fotografiert und Lee war glücklich. Guten Tag. Wo finde ich den Bürgermeister? Das bin ich. Kriminalkommissarin Freidank. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Herr Lee? Was ist mit ihm? Meine Berliner Kollegen haben gestern seinen Leichnam aus der Spree gefischt. Er hatte eine Art laminierten Bebauungsplan bei sich. Gautz 300. Der ist tot? Scheiße. Er war letzte Woche bei uns. Was hat es mit diesem Gautz 300 auf sich? Ein Joint Venture. Diese Rennstrecke samt Tribüne hat er uns gebaut. Wofür? Haben Sie noch nie von unserem Kuhrennen gehört? Nein. Was ist das? Tradition. Um die Tribüne würden Sie viele Fußballvereine beneiden. Sie lassen also Kühe um die Wette rennen. Sie sind herzlich eingeladen zum nächsten Wettlauf. Für nur 15 Euro reserviere ich Ihnen einen Logenplatz. Und was hatte dieser Lee damit zu tun? Er war unser Bauleiter und Hauptsponsor. Wie ist er gestorben? Er wurde gefoltert. Lee Chuchong war einer der größten Spielcasino-Betreiber in ganz Südostasien. Ich frage mich, was wollte er ausgerechnet in Ihrem Dorf? Wie gesagt, wir waren Geschäftspartner. Sie sind nicht zufällig größenwahnsinnig? Wir haben nicht in Singapur angefragt. Die sind zu uns gekommen. 12. Eine folgenreiche Landung. Das 300. Rennen wird ein Riesenevent. Über unsere Homepage haben sich schon 40 Journalisten und Fernsehteams angemeldet. Aber Lee ist tot. Kein gutes Omen. Das ist Sache der Kripo. Wir haben die neue Rennstrecke und Tribüne. Sendetechniker nicht ausleihen. Lee hatte doch von einer Freundin erzählt, die am Geschäft beteiligt ist. Ich habe eine Mail an seine alte Adresse geschrieben. Entweder sie antwortet oder wir ziehen das allein durch. Er konnte die vereinbarten $6,000 nicht mehr zahlen. Mama, dann behalten wir alle Rechte. Das Geld fehlt der Gemeinde für die Kreditrückzahlung. Gabi, mir ist eine großartige Idee gekommen. Ich muss los. Diesmal sperren wir beide Zufahrtsstraßen komplett. Dafür führe ich Kutschfahrten zwischen Landstraße und Dorf durch. Ein Viertel meiner Einnahmen geht an die Gemeinde. Sag mal, was ist denn nur in euch gefahren? Martina hat einen Bio-Kräuterstand beantragt. Klaus will im Stall Bingo spielen. Holger macht aus seiner Scheune ein Backpacker-Hostel. Ihr denkt ja alle bloß noch an Geschäfte. Nur Idioten würden diese Chance sausen lassen. Oh, oh. Oh, der stürzt gleich ab. Ach nein, der landet. Du kannst Flughafengebühr kassieren. Guten Tag. Ich möchte zur Bürgermeister. Das ist eine Zufahrtsstraße und kein Flughafen. Cessna braucht nur kleine Rollbahn. Ich bin die Bürgermeisterin. Was wünschen Sie? Hier, echte ukrainische Wodka. Bitte. Oh, vielen Dank. Kurze Rede, langer Sinn. Ich möchte Geschäftspartner kennenlernen. Ich habe Vertrag mit Lee Chuchong gemacht. Herr Lee ist tot. Er hat Vertrag gemacht, als noch lebt. Hier. Mit sofortiger Wirkung überträgt Lee Chuchong sämtliche Rechte am Gautschakurennen auf Michael Suchui über den Kaufpreis. Wird Stillschweigen vereinbart. Haben Sie ihn deshalb gefoltert? Ich habe gute Geschäft vorgeschlagen. Lee hat ja gesagt. Alles bleibt wie alte Vertrag. Herr Lee hatte noch keine Lizenzgebühr gezahlt. Der Vertrag ist unwirksam. Datum für Zahlung ist morgen. Ich gebe bar. $10,000. Im Vertrag steht 6.000. Wir hatten mündlich eine Vertragsänderung vereinbart. Herr Lee hatte zugesagt. Vorsicht bei Geschäft mit Bauer. Alte ukrainische Sprichwort. Wo haben Sie eigentlich Deutsch gelernt? Ich war Major in sowjetische Luftstreitkräfte, in DDR. Gute Zeit. Ich hole Geld aus Flugzeug. Wie kann ich Sie erreichen? Also, falls Fragen auftauchen. Es gibt keine Fragen. 13. Telefonat. Freidank, Kriminalpolizei. Hallo, hier ist Gabriele Fuchs. Ah, hallo. Die Bürgermeisterin von Gautsch. Ja, gibt es Neuigkeiten? Bei uns ist ein Michail Suchoi aufgetaucht, Ukrainer. Ehemals als Offizier der russischen Luftwaffe in Ostdeutschland stationiert. Was ist mit dem Mann? Er hat einen Vertrag mit Lee vorgelegt. Mit Datum einen Tag, bevor Sie ihn tot aufgefunden haben. Damit tritt Suchoi in den Vertrag von Lee ein und besitzt die Übertragungsrechte für unser 300. Kuhrennen. Wann findet das Rennen statt? Samstag in einer Woche. Hallo? Besorgen Sie mir bitte einen kostenlosen Logenplatz. 14. Mailverkehr. Sehr geehrter Herr Fuchs, Frau Hong hat mich gebeten, diese Nachricht für Sie zu übersetzen. Hallo, Herr Stefan. Mein Partner Lee hatte keine Vollmacht, den Vertrag am 3. zu übertragen, zumal unsere bereits getätigten Investitionen Teil des Vertrags sind. Ich komme zum 300. Rennen, um das Problem zu klären. Ihre Partnerin Hong aus Singapur. Im Auftrag Norbert Zander. PS, ich bin in Deutschland aufgewachsen und freue mich über den Kontakt zur alten Heimat. 15. Vorbereitung zum Jubiläumsrennen. Ein kleines Dorf im Nirgendwo, aber tausende Gäste aus aller Welt. Verrückt. Über den Andrang bin ich selbst erstaunt. Alle Tribünenplätze sind verkauft. Bei mir haben sich 32 Journalisten, 19 Rundfunksender und 8 Fernsehteams angemeldet. Sogar die BBC und CNN. Nur Al Jazeera fehlt. Frau Kommissarin, bitte rufen Sie Verstärkung. Wozu? Ihr Rennleiter war früher bei der Polizei. Er hat eine hervorragende Ordnungsgruppe aufgestellt. Nehmen Sie mein Fernglas und schauen Sie dort zum Hügel. Da stehen 2 Planierraupen. Daneben ein Jeep, 2, 4, 5 Jeeps. Haben Sie die aufgefahren? Nein, dieser Ukrainer. Suchoi hat heute die Technik gebracht. Wir senden über einen russischen Satelliten. Schauen Sie auf die andere Seite, hinter dem Acker, am Waldrand. Da stehen noch mehr Jeeps. 8, 9, 10, 11 Wagen. Aus einem steigt gerade eine Frau. Asiatischer Typ, kurze Nase, schwarze Haare. Dort stehen jetzt Ukrainer, da Chinesen. Verstehen Sie, dass ich mir Sorgen mache? Ich fordere einen Aufklärungshelikopter an. In 10 Minuten gehen wir auf Sendung. Ich muss den Livestream schalten. Wird große Rennen, Frau Bürgermeister. Oh, ich sehe Kollege. Meinen Sie mich? Ich war Major. Ich erkenne Armee und Polizei an Blick. Auch ohne Uniform. Kriminalkommissarin Freidank. Kannten Sie Herrn Lee? Klar. Tut mir leid, dass dort ist. Laut seiner Partnerin war er nicht befugt, Ihnen den Vertrag zu überschreiben. Nirgends steht Name von Partnerin. Nur von Lee. Wir haben einen neuen Vertrag. Am Himmel wartet solider Satellit. Dieser Lee war mir sympathischer. Wirklich harmlos kann der auch nicht gewesen sein. Verehrte Gäste, in wenigen Minuten startet das 300. Gautscher Kuhrennen. Ich bitte unsere Bürgermeisterin zur Startlinie. Ich muss dann mal. Denken Sie an den Hubschrauber. Zu unserem Jubiläumsrennen treten 9 Teams an. Nofretete, Erna und Rosalie kennen Sie bereits. Daher stelle ich nur unsere Rennneulinge vor. Start Nummer 2. Wolfram auf Eva. Dessen Schwester Nofretete wird heute von Angelika gerettet. Start Nummer 3. Tobias Ellmann auf Lagerin Neo. Start Nummer 5. Olga Abel auf dem Hinterwälder August. Start Nummer 6. Annabelle Opitz auf Rotvi Adam. Start Nummer 7. Nochmal ein Rotvi Katrinose auf Tante Helga. Start Nummer 9. Erstmals in der Renngeschichte mit einem Geldvieh-Teil. Reinhard Kratsch auf Dolomingus. Ich übergebe nun an unsere Bürgermeisterin Gabriele Voss. Liebe Einwohner der Gemeinde Gautz, liebe Gäste aus dem In- und Ausland, ich wünsche uns allen ein spannendes 300. Gautzer Kuchen. Die Renndistanz beträgt heute und für die Zukunft 1000 Meter anstelle der bisherigen 100 vollesteuchten Routen. Freiwillige Feuerwehr Gautz, fertig werden und da! World famous cow racing in Gautz is sensation big tum tum from everywhere around the world. Are our guests very welcome? In Singapore and Ukraine is cow rally a event sensation. Miss Gabi Fuchs, our burgomaster, is leading Gautz to globalization. 16. In einem ukrainischen Spielcasino. Адам, 30 тисяч за перше місце. Ерна, не фіртіте. В этом заїзді. Ти з ума зійшов? Нео, 25 тисяч на місце. Siebzehn. Das 300. Rennen. Für die Erstplatzierten gibt es in diesem Jahr einen ganz speziellen Preis. Nein, keine Honigwäsche, kein Urlaub auf einer saftigen schottischen Weide. Am Ziel wartet der Besama. Die schnellste Kuh bekommt das Sperma von Franz Ferdinand, einem omnipotenten ungarischen Bullen. Der Samen unseres schnellsten Bullen wird kommende Woche im Internet versteigert. Nicht nur die Medien, nein, Fersen und Unterbücher auf der ganzen Welt erwarten mit Spannung das Rennergebnis. Und eben passiert die erste Mal dies die 500 Meter Marke. Abhängt er dann nochmal. Sie werden nervös. In einer Spielhalle in Singapur. 100 Meter bis zum Ziel. Nur noch 5 Teams sind im Rennen. 4 Rinder hat der Polizeihubschrauber erschreckt, der über Gautz kreist. Unser Rennleiter erlebt eine Strafe. Funkkontakt. Gibt vom Waldrand, da haben sich an der Landstraße aufgestellt. Die Formation vom Hügel bewegt sich ebenfalls dorthin. Überwachen Sie weiter die Straße. Hier machen Sie nur die Rinder verrückt. Und rufen Sie die Verkehrspolizei. Ich will die Personalien sämtlicher Fahrzeuginsel. Renneinlauf. 20 Meter bis zum Ziel. Der Gesamtkreis Funkkontakt. Kommissarin, hören Sie mich? Ja. Was ist bei Ihnen los? Krieg. Die Jeeps vom Waldrand haben die Straße blockiert. Die Hügelbande ist mit dem Bulldozer dazwischen. Daraufhin wurden sie mit Panzerabwehrgeschossen zerstört. Jetzt schießen beide Parteien mit Schnellfeuerwaffen. Ich habe das Polizeipräsidium informiert. Ich komme zur Landstraße. Achten Sie auf Flüchtende. Roger. Auf dem Schlachtfeld. Die haben auf alles geschossen, was sie bewegt. Sogar auf Verletzte. Wie viele haben Sie gezählt? 29 gegen 24. Jetzt sind alle tot. Den hier kenne ich. Michail Suchoi. Ein Ukrainer. Das Aufräumen wird wohl eine Weile dauern. Hauptbieter ist Gaucherinnen hochbegehrt. Es geht und wurscht, wer überlebt, der hat sein Gewinn vermehrt. Die Teilnehmer am Wettbewerb duellieren sich im Gaucher Valley. Der freie Markt entscheidet das Spiel bei dieser Investmentbörsenrallye. 23 bei der Bürgermeisterin. Wissen Sie schon, was genau passiert ist, Frau Kommissarin? Da sind zwei Lager aufeinander losgegangen. Ausländer. Alle hatten gültige Personaldokumente und Visa bei sich. Wie sie zu den Waffen gekommen sind, prüft inzwischen das BKA. Wer hat gegen wen gekämpft? Auf der einen Seite Russen, Ukrainer und Kasachen. Dieser Suchoi war offenbar ihr Anführer. Die anderen waren Chinesen, Malaien und Vietnamesen. Darunter war eine Frau Hong aus Singapur. Ich habe sie nie persönlich kennengelernt. 2012 gab es doch diesen Wettskandal im Fußball. Frau Hong und Herr Lee hatten damals kräftig mitgemischt. Nachdem die Manipulationen aufgeflogen sind, haben sie sich ein neues Betätigungsfeld gesucht. Und dabei sind sie auf Wasserbüffel und Rinderrennen gestoßen. Und auf Gauz. Wir sind doch viel zu klein für die. In Asien wird anders gewettet. Da geht's nicht drum, wer als Erster durchs Ziel läuft, sondern ob ein Tier bockt, wie viele überhaupt das Ziel erreichen und mit welchem Abstand, was weiß ich. Wir erlauben nur Wetteinsätze bis 50 Euro. Bei Lee und Hong begannen die Wetteinsätze bei 1000 Dollar. Sie haben denen die Lizenz dafür verkauft. Mir hat Lee erzählt, sie erhalten Werbeeinnahmen für die Übertragung. Suchoi wollte ein ähnliches Wettnetz für Osteuropa und Zentralasien aufbauen. Tja, das war's dann wohl mit unseren Rennen. Warum? Weder Ihrem Dorf noch einem der Zuschauer ist etwas passiert. Das hier habe ich in Suchois Holster gefunden. Unser Vertrag. In Osteuropa und in Südostasien wurden horrende Wetten auf das Rennen abgeschlossen. Zeitungen, Rundfunk und Fernsehsender weltweit haben darüber berichtet. Ihr Dorf hat sich zu einem prosperierenden Gewerbegebiet gemausert. Durch die Toten sind sie nur noch berühmter geworden. Wir kriegen ständig Anfragen nach Baugenehmigungen. Für 50.000 Euro bleibt Gautsch auf der Überholspur. Ich verstehe nicht. Die Ukrainer gegen die Chinesen. Sagen wir, das war ein Drogenkrieg, der zufällig in dieser Gegend eskalierte? Ich muss nur mein Feuerzeug unter den Vertrag halten. Für 50.000 Euro. Sie erhalten sämtliche Vermarktungsrechte inklusive zu erwartender Wett- und Werbeeinnahmen zurück. Und noch etwas. Bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung muss die Polizei die Absicherung übernehmen. Aus Mitteln der Steuerzahler. Das muss ich mir erst durch den Kopf gehen lassen. Und ich wollte mir schon immer mal die Umgebung anschauen. In einer Stunde bin ich wieder da. Sicher haben Sie sich bis dahin entschieden. 24. Krisensitzung. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Suchois komplette Technik gehört jetzt uns. Und Lies Rennbahn und Tribüne, weil beide tot sind. Wie viel haben uns Wetten, Lizenzen, Tribünenplätze eingebracht? Rund 55.000 Euro. Na also. Ich kündige überall unser 300. Rennen an, das in 2 Monaten stattfindet. Wir hatten doch gerade unser 300. Rennen. Wir haben uns eben verzählt. Das Rennen 1834 musste ausfallen, weil die Wiesen durch langanhaltende Regenfälle zu Sümpfen geworden waren. Anhand einer alten Chronik haben wir das herausgefunden. Nimm dir ein Beispiel an deinem Sohn, Gabi. Zur Sicherheit buchen wir die Männer von Blackwater. Die heißen inzwischen anders, aber es gibt sie noch. Die aus dem Irak. Die sind nicht gut fürs Image. Die PKK, also die HPG, ist außerdem billiger. HPG? Mensch, Mama. Die Volksverteidigungskräfte, kurz HPG, sind der militärische Arm der kurdischen Untergrundorganisation PKK. Wir können für unsere Rennen Polizeischutz beantragen, wie beim Fußball. Sagt die Kommissarin. Da kommt sie. Ich muss jetzt zurückfahren. Wir nehmen Ihren Vorschlag an. Geben Sie uns Ihre Kontonummer und wir überweisen. Cash. Vertrag und Geld hat es nie gegeben. In 2 Tagen bringe ich Ihnen den offiziellen Abschlussbericht. Dann ist Übergabe. 25. Verpatztes Rendezvous. Warum hast du mich herbestellt? Herbestellt? So nennst du das also? Gabi, ich habe wenig Zeit. Hier am See vor 3 Jahren hattest du sehr viel Zeit und du wusstest genau, was du willst. Du doch auch. Sonst hättest du dich nicht so angezogen. Damals hattest du sogar Kerzen aufgestellt. Der Aufwand hat sich gelohnt. Wie schon früher. Vor 28 Jahren. In der Disco. Und heute? Lohnt er sich heute nicht mehr? Was willst du? Ich hab die Heimlichtuerei satt. Dieses ewige Hinhalten. Das ist gerade ein völlig verkehrter Zeitpunkt dafür. Wann dann? Wir leben jetzt. 26. Mailverkehr. Sehr geehrter Herr Zander, sicher haben Sie erfahren, dass Herr Lee und Frau Hong tragisch ums Leben gekommen sind. Wir Gaucher trauern um unsere Geschäftspartner. Aber das Leben geht weiter. Ich habe eine Produktionsfirma gegründet, die kommenden Rennen aufzeichnen und live übertragen wird. Hiermit bitte ich Sie, dem Nachfolger von Frau Hong und Herrn Lee anzubieten, weiterhin Wetten auf unsere Rennen abzuschließen. Im Gegenzug wünschen wir Zugang zu einem Satelliten und 40% der Wetteinnahmen. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Fuchs. PS, wir wiederholen das 300. Rennen in 2 Monaten. 27. Bei der Bürgermeisterin. Buongiorno, Frau Bürgermeisterin. Guten Tag. Wir vergeben keine Baugenehmigungen mehr. In Südtirol gefällt's mir besser. Wir beobachten allerdings seit geraumer Zeit Ihr Rennen. Ich möchte Sie zukünftig vor bösen Überraschungen bewahren. Wir kommen sehr gut allein zurecht. War immer nicht so sicher. Aber das ist nicht alles. Wie Sie wissen, sind einige Nachbargemeinden Ihrem Beispiel gefolgt und veranstalten eigene Rennen. Rattenrennen? Ach, Schweine- und Ziegenrennen. Können Sie nicht im Ernst mit uns vergleichen? Schon die Nachbarschaft zu Ihrem Dorf wirkt sich überaus positiv aus. Ihr Sohn hat eine eigene Firma gegründet, um die Rennen zu übertragen. Er wird es auch für die anderen Wettkämpfe übernehmen. Warum sollte er? Ja, falls Sie es ihm ans Herz legen werden. Natürlich stimmen wir alle Wettkämpfe zeitlich aufeinander hoch. Welche Funktion haben Sie dabei? Wir übernehmen finanzielle, logistische und Sicherheitsdienstleistungen. Aber da fällt mir rein, Sie müssen keine 50.000 Euro zahlen. Wovon reden Sie? Kommissarin Freidank hat sich letzte Nacht vom Baugericht geschmissen. Ihre Wohnung war voller Medikamente. Sie hat wohl unter starken Depressionen gelitten. Oh. Sie war als Mensch und als Beamtin gleichermaßen angenehm und äußerst innovativ. Was soll die Andeutung mit den 50.000 Euro? Jetzt weiß ich gerade nicht, was Sie meinen. Wir haben allerdings das Glück gehabt, kurz vor Ihrem Freitod mit der Kommissarin zu reden. Sie hat gemeint, dass die Staatsanwalt bei dem Gemetzel auf der Landstraße von einem Drogenkrieg ausgeht, der nichts mit Ihren Rennen zu tun gehabt hat. Außerdem hat sie mir gebettelt, Ihnen das Dokument zu überreichen. Das ist unser Vertrag. Offenbar hat sie vor ihrem Ableben eine gute Tat vollbringen wollen. Im Übrigen habe ich das Papier nie gesehen. Mein Sohn wird für Sie arbeiten. Sie machen ihn sehr große Freude. 28. Mailverkehr. Lieber Herr Fuchs, als neuer Geschäftsführer von Hongli Unlimited bedanke ich mich für Ihr Angebot und werde Ihnen Satellitenzugang ermöglichen. Eine Aufteilung der Wetteinnahmen ist allerdings nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Bei Interesse teile ich Ihnen diese gerne mit. Mit freundlichen Grüßen aus dem südchinesischen Meer, N. Zander. Sehr geehrter Herr Zander, bitte nennen Sie uns Ihre Bedingungen. Mit besten Grüßen aus dem Zentrum Europas, Stefan Fuchs. 29. Wir machen das Rennen. Rolf, Wolfram, wollen wir das nächste Rennen wirklich durchführen? Weshalb denn nicht? Mir sieht das alles so glatt aus. Singapur finanziert den Satelliten. Wir bekommen über ein Drittel der Wetteinnahmen von dort. Wir haben keine Verträge, die uns zu irgendetwas verpflichten. Ja? Die 50.000 Euro für die Kommissarin sind gegenstandslos geworden. Ja. Wir haben eine super Rennbahn samt Tribüne. Ja? Die Polizei sichert das Rennen ab. Inzwischen keine Ukrainer oder Chinesen dazwischen. Sogar die Mafia hat versprochen, sich herauszuhalten. Welche Mafia? Irgendein Südtiroler Ableger. Ich habe ihn eingeladen, damit du auf ihn aufpassen kannst. Ich frage mich nur, was ist, wenn sich irgendwann keiner mehr für unser Rennen interessiert? Wir sind Bauern. Unsere Äcker, unsere Hände sind unser größter Schatz. Aber keiner im Dorf bestellt mehr seine Felder, wenn er die nicht schon als Bauland verkauft hat. Das Gleiche geschieht ja in den Nachbargemeinden. Was ist, wenn die Blase platzt? Meine Ordnungsgruppe ist komplett im Schützenverein. Sobald es Probleme gibt, öffnen wir die Waffenschränke. Klingt nach Bauernkrieg. Gabi, wir machen das Rennen. Und viele danach. Denken alle so im Dorf. Und ab. Endlich stehen die blöden Bauern mal auf der Siegerseite. Also gut, dann ziehen wir das aber richtig durch. Ich möchte noch eine Neuerung vorschlagen. Zusätzlich zum Rennen gibt es eine Auktion mit Rennrindern. Die wollen uns doch überall kopieren. Sollen sie die Tiere bei uns kaufen? An uns reichen sie nie ran. Das 300. Rennen. Zweiter Versuch. Noch 200 Meter liegen vor Cäsar und nie zuvor hatte ein Rind einen so deutlichen Vorsprung. Tante Helga folgt ihm mit 5 Längen Abstand. Weitere 4 Rinderlängen dahinter liegt das Hauptfeld. Cäsars Schwester Nofretete ist aktuell auf Platz 5. 2 der 15 gestarteten Teams mussten aufgeben. Ich möchte darauf hinweisen, dass direkt im Anschluss an die Siegerehrung unsere erste Rennrind-Auktion stattfindet, auf der Tiere aus 3 Gautscher Gestüten versteigert werden. Sie können sowohl vor Ort als auch über Telefon oder Internet bieten. Noch 150 Meter bis zum Ziel. Das Hauptfeld öffnet sich. Jetzt zeigt sich, dass Erna und Nofretete Rennerfahrung besitzen. Beide kämpfen um Platz 3 und holen zu Tante Helga auf. Cäsar strauchelt. Er stürzt. Kaum 100 Meter vom Ziel. Sein Jockey liegt am Boden. Cäsar tritt Schaum aus dem Maul. Er streckt Hufe und Penis starr nach oben. Unsere Tierärztin rennt zu Cäsar und Wolfram. Tante Helga passiert den Unglücksort. Hier ist der Sieg kaum noch zu nehmen. Frau Dr. Berger zeigt mit dem Daumen nach unten. Cäsar ist tot. Erna und Nofretete rennen vorbei. Nofretete streift Dr. Berger. Erna überrennt den am Boden liegenden Jockey. Dr. Berger zieht Wolfram zum Schutz vor dem Hauptfeld auf das verendete Tier. Inzwischen hat Tante Helga die Ziellinie erreicht. Katrin Lohse, auf Tante Helga heißt das Siegerteam dieses tragischen Rennens. Am Rand der Rennbahn stehen Sanitäter bereit, um die Verletzten zu bergen. Nofretete hat den Kampf um Platz 2 aufgegeben. Sie dreht um und wartet auf das Hauptfeld, während Erna als Zweite die zum Ziel hat. Jetzt löst sich Neo aus dem Hauptfeld und sprintet zum Ziel. Tobias Ellmann auf Neo wird Dritter. Das Hauptfeld hat den Unglücksort passiert. Die Sanitäter tragen die Verunglückten von der Rennstrecke. 31. In einer Spielhalle in Singapur. Ich gebe die $5,000. Die Tante, $2,000 for Anna. $18,000 for Neil at third. $2,000 for Wolfgang. $35,000 for North Petite and fifth. $100,000 for death of Caesar. Im Sanitätszelt. Ich sage die Auktion ab. Nein. Du hast eine Gehirnerschütterung und gebrochene Rippen, Wolfram. Außerdem blutest du wie ein Schwein. Du musst die Versteigerung leiten. Ich habe Schulden. Ich muss Rinder verkaufen. Und der Metzger soll aus Cäsar Schaschlik machen. Was ist mit Simone? Simone? Frau Dr. Berger? Nur Prellung und ein gebrochener Zeh. Ich will mit ihr reden. Wenn du aus dem Krankenhaus zurück bist. Eine Wette von vielen. Herr Richter, unterschreiben Sie bitte, dass Sie mir Haus und Grundstück übertragen. Was ist, wenn ich das nicht mache? Wettschulden sind Ehrenschulden. Sie waren sich sicher, dass Cäsar gewinnt. Sie haben meine Weinberge gegen Ihren Besitz gesetzt, die zehnmal so viel wert sind. Das hat Sie nicht gestört. Sie haben ja gewiss, dass Cäsar gedopt war. Das können Sie nie beweisen. Herr Dr. Berger hat ihm eine Spritze gegeben. Wenn Sie diesen Unfug glauben, warum haben Sie dann mit mir gewettet? Ich bin kein Anfänger wie Sie. Ich wette leih, wenn ich weiß, dass ich gewinne. Ich habe der Tierärztin das Mittel besorgt. Bullshit. Ich habe für 1.500 Euro gezahlt. Und ich habe ihr das Medikament geschenkt. Sie hat sich über den kleinen Nebenverdienst gefreut. Ich zeige Sie an. Seien Sie selber mit drinnen. Einschließlich Cäsars Besitzer, die Tierärztin und so weiter. Haben Sie wirklich gedenkt, die lassen mich von einem deutschen Dorftrottel ausnehmen? Mafia-Drecksack. Jäger zahlt einmal Lehrgeld. Aber Sie können die Remise mieten. Für 2.000 Euro im Monat. Ihre Ländereien und das Habhaus benötige ich selber. Regionale Wertschöpfung ist das Gebot der heutigen Zeit für Bauern und Verbraucher im Sinne der Nachhaltigkeit. Und wenn sie Akkur an Haxen bricht, macht der Metzger Meister reich für Rennsportfreunde zum Sonderpreis. Aus dem Favoriten ein Kesselfleisch nach dem Rennen wird versteigert bei einer Rinderauktion. Das ganze Dorf macht einen Profit. Lang lebe die Gaucher-Tradition. 34. Danksagung. Ausgezeichnete Arbeit, Stefan. Ohne die hätten die Kretini nie begriffen, wie wichtig es ist, den Direktiven aus Singapur zu folgen. Ich kenne keine Direktiven. Nofretete ist rein zufällig als Fünfte durchs Ziel gelaufen. Schon klar. Und Cäsar war rein zufällig gedopt. Und ich arbeite rein zufällig seit Jahren mit Sander zusammen. Für die und deine Firma lohnt es sich ja. 35. Funkkontakt. Ich fliege den Verletzten jetzt zur Notaufnahme. Die Polizei hat übrigens an der Zufahrtsstraße in Abteilung Hells Angels aufgehalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich kümmere mich darum, dass die Polizei alle kommenden Rennen absichert. Die vereinbarten 10% von meinem Wettgewinn bringe ich nächste Woche der Bürgermeisterin. Der Neue im Dorf. Gabi, Frau Bürgermeisterin. Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast. Sie sind ja nun mein neuer Nachbar. Werden Sie, wirst du eigentlich bei uns Hauptwohnsitz nehmen? Probiert echte Spiegeleier mit Trüffel. Echte Albertrüffel. Bei uns heißt es, sie steigern die Kraft von Mann und Frau. Sie wollen mich doch nicht etwa verführen. Eine Witwe. Wie ist denn dein Mann gestorben? Der Klassiker, die Bremsleitung im Auto. Darauf stoßen wir rund. Mit Wein von meinem Weinberg. Wie war denn dein Mann so? Ein Ekel. Klein, fett, dumm, gewalttätig. Aber ich brauchte einen Vater für meinen Sohn. Dachte ich damals jedenfalls. Stefan hat Potenzial. Ich kann ihm den Weg ebnen. Ich habe schon selbst für gute Gene gesorgt. Vom Ekel. Ich bitte dich. Ein Mann für die Liebe und ein Mann für die Witwenrente. Das sind grundverschiedene Dinge. Bleibst du nun bei uns? Geh mit nach Südtirol. Ich zeig dir, was ich aufzugeben bereit bin. La più affascinante donna del mondo. Jetzt lässt du aber mich durch den Italiener raushängen. Ich lerne gerade ehrlich zu sein. Ich will wissen, ob der Sex mit dir so gut ist, wie ich es mir vorstelle. Mir sollten wenigstens nur die Trüffel essen. Später. Willst du Peitsche oder Halseis? Margherita e mia. Alles wird gut. Ich hätte diese Mafia-Nase gleich abknallen sollen. Dieses Scheißrennen, diese Scheißwetten. Der Scheißer soll nur nicht denken, dass er sich bei uns festsetzen kann. Wolfram behält ein steifes Bein. Ich muss im Schlafsack auf dem Trecker übernachten. Aber meine Maschinen habe ich noch und ich weiß, wie gepflegt werden. Richtig die! Es gibt eine himmlische Gerechtigkeit. Die Kurznasen haben die Tribüne ohne Blitzableiter gebaut. Und irgendeiner hat darauf Benzinkanister vergessen. Holztribüne plus Benzin plus Blitz gibt Feuer. Bist du verrückt geworden, Rolf? Du reißt unsere Rennstrecke auf. Das ist Gemeindeboden, den wir Bauern seit Jahrhunderten pflügen, weil wir unsere Äcker bestellen und unsere Tiere pflegen und nicht kaputt machen für irgendwelche Fälle. Inzwischen leben wir aber von den Rennen und gerade du wolltest, dass die immer größer werden. Gabi, kümmere dich nicht um den Versorger. Wir bauen eine neue Tribüne aus Stein für 250 Zuschauer. Ich dachte, am Bomber sowieso war Quatsch. Wir errichten eine Naturgeländestrecke auf meinem Acker mit Hügel, Tälern und braten Drainagegruben. Du rührst meinen Acker nicht an. Hör zu, was er zu sagen hat. Wir müssen an unsere Zukunft denken. Unsere Rinder sind sowieso zu Schotter für Fleisch und Milch zu liefern. Ace hab's gezorgt, wie man sie vergoldet. Ein Fahrtlei das richtige Management. Hong Lee Unlimited wird denk unterstützen. Wir bekommen aus aller Welt Anfragen nach Rennrindern. Gauch ist zur Marke geworden. Ich organisiere den Verkauf. Wir ziehen das ganz große Ding durch. Wir bohren. Jetzt weiß ich nicht mal, wie er hieß. Nach dem fragt keiner. Ich pflüge ihn unter. Du kriegst Hof und Acker zurück. Die Verkaufsurkunde ist in seiner Aktentasche. Gabi. Die liegt auf meinem Nachttisch. Ich habe eine Idee. Wir bauen eine Geländerennstrecke auf meinem Acker und davor eine Steintribüne für 300 Besucher. Klingt irgendwie bekannt. Woher kommt das Geld dafür? Ich verkaufe meinen Hof und ziehe zu dir. Das wurde langsam Zeit. Heiraten geht aber nicht, sonst verliere ich meine Witwenrente. Hättest du wirklich mit dem Mafioso geschlafen? Nach meiner Behandlung hätte er nicht mehr gekonnt. Irgendwie süß war er trotzdem. So naiv. Der eiserne Halsring war genial. Der Blitz hat ihn gleich gefunden. Und ich musste nicht nachhelfen. Ich schreibe Zander, dass wir das Problem gelöst haben. Nein. Rolf, bitte. Zander regelt das gesamte Auslandswettgeschäft. Er macht saftige Gewinne. Er hält uns dafür den Rücken frei. Apropos, ist Stefan mein Sohn. Komm, ich will mir das Feuer ansehen. Das Kuhrennen. Eine Hörspiel-Gauner-Komödie von Christian Hussel. Es sprachen Gabriele Fuchs, Bürgermeisterin, Johanna Gastorf, Stefan Fuchs, ihr Sohn Nico Holonitsch. Rolf Richter, Rennleiter Thomas Saarbacher. Kriminalkommissarin Freidank, Claudia Jahn. Wolfram Kühn, Martin